Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 7 unseres Podcasts mit Igor und Anselm. Wir sprechen über Beethoven. Beim letzten Mal ging es um Opus 34, Beethovens Variation über ein eigenes Thema. Unser Gespräch damals in Igors Berliner Wohnung ging bruchlos über in die Auseinandersetzung mit Opus 35, den sogenannten Eroica-Variationen. Darum wird es heute gehen. Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavier-Podcast mit Igor Levit und Anselm Zibinski. Der Name Eroica-Variation hat natürlich seine volle Berechtigung, weil wir alle kennen diese Musik aus dem Finale der dritten Sinfonie Beethovens. In Wirklichkeit müsste es aber eigentlich auf jeden Fall eher sowas heißen wie Prometheus-Variation, denn das schöne Kontratanz-Thema, was darin später mal auftaucht, nicht gleich zu Anfang, das werden wir gleich sehen, entstammt ja einer Tanzsammlung, die Beethoven für die Ballsaison 1801 geschrieben hat. Und dann hat das im Ballett die Geschöpfe des Prometheus als Finale verwandt. Diese schöne Melodie ist dort die Finalmelodie, wo die Geschöpfe des Prometheus ihr Wesen, ihr Dasein feiern. Prometheus bei Beethoven in diesem Ballett ist jetzt nicht der große Revolutionär oder der Feuerbringer, sondern eigentlich der Erzieher des Menschen, der sie verfeinert, der ihn Kultur bringt. Und das zeichnet Beethoven eigentlich sehr schön nach, indem er dieses Thema bzw. diese Variation mit einem sehr lapidaren, schmucklosen Bass eigentlich beginnen lässt, voller bizarrem Humor eigentlich, oder? Figuralvariation. Also das Lustige daran ist, dass er mit einem Unisono-Bass beginnt, Basso del Tema, und dann kommt immer eine weitere Spur hinzu, wenn man so will, bis er bei A4, also beim vierstimmigen Satz landet, und erst danach wird das eigentliche Thema vorgestellt. Vielleicht kürzen wir das ab. Du spielst uns einen Teil von diesem A4 und gehst dann in das... Ja. Der Pianist neigt zu relativ flinken Tempi, aber er ist vielleicht auch inspiriert von der Erinnerung an das Finale der Sinfonie. Denn er ist vor allen Dingen inspiriert von einem der unglaublichsten musikalischen Dokumente, das ich kenne, nämlich, könnt ihr alle bei YouTube schauen, Friedrich Gulder spielt beim Beethovenfest Bonn die Eroica-Variation. Das ist einfach der Hammer, möchte der unterbelichtete Pianist in Berlin-Mitte gerade sagen. Das ist eine solche Tour de Force von rhythmischer Brillanz und pianistischer Brillanz und mit einem Pokerface vorgetragen. Einmal, das ist unfassbar, unfassbar. Und davon bin ich sehr, sehr geprägt durch diese Aufnahme. Und ich habe das Stück einmal in meinem Leben nur gespielt, bei den Salzburger Festspielen 2017. Und das ist ein solches Glück. Das war das Programm mit Ode an Napoleon, oder? Mit Schönbergs Ode an Napoleon und Frédéric Chevskys People United, genau. Willst du uns ganz kurz nur den Vergleich andeuten zur Sinfonie? Denn dort ist der Beginn dieses Finales ganz anders. Du spielst, vielleicht magst du das auch erläutern, die Liszt'sche geniale... Die berühmte Transkription von Franz Liszt. Ich arbeite noch daran. Das ist natürlich ein unglaublich interessanter Prozess, wie Beethoven mit dem gleichen Material immer weiter gearbeitet hat und das immer weiter angereichert hat. Man glaubt ja, dass viele von Beethovens Gestalten so intuitive, geniale Einfälle sind. Und viele von diesen Einfällen, am berühmtesten wahrscheinlich das Freudenthema aus der 9. Sinfonie, sind ja eigentlich immer Frucht von sehr, sehr, sehr viel Feilen und Wegschneiden und Korrigieren und so weiter und so fort. Beethoven veranstaltet eigentlich mit zwei Themen jetzt, dem Bass und dieser Oberstimmenmelodie, nämlich diesen Variationszyklus. Einmal nur kurz, langsam kurz gezeigt. Also der Bass kommt immer wieder und variiert wird diese Melodie. Das heißt, was immer passiert, es ist eine Verbindung zwischen Variation der Melodie und dem beinahe immer gleichbleibenden Bass. Es ist auch komisch in diesem Stück, wir können auch über Interpretation sprechen. So gerne ich normalerweise dafür bin zu sagen, komm, ein Charakter verändert sich, denk mal über Tempo nach, vielleicht verändert sich ein Tempo. In diesem Stück, da mag ich ein bisschen Gulder geschädigt sein, in diesem Stück bin ich eigentlich beinahe der Meinung, will ich eigentlich dieses Stück in einem Tempo, wie so zwei Wände, die sich zusammen immer enger werden, unaufhaltsam. Eigentlich wie so ein Pferd mit Scheuklappen will ich eigentlich durchziehen. Außer dann die große Largo-Variation dann am Ende. Da habe ich so das Gefühl, das hat so was beinahe hypnotisches, ja, wenn es einfach nur in diesem Tempo weitergeht. Jede Einzelvariation ist sehr kurz, die Taktperioden sind sehr gerade. Hier haben wir einen Kanon, also wie wir erinnern uns bei den Goldberg-Variationen, wir haben quasi die gleiche Idee, aber verschoben um exakt einen Taktschlag. Ganz eklige. Also wir haben sehr unangenehm liegende Intervall. Und auch mit Sprüngen. Also es ist sehr, sehr unangenehm geschrieben. Im Übrigen eine Technik, die später Franz Liszt sehr gerne benutzt. Und jetzt, wie genial ist bitte das hier? Schau mal auf die linke Hand. Das Thema ist in den kurzen Vorschlägen drin. Aber dieses penetrante, immer sozusagen in seine Persistenz beinahe schon nervende B. Diejenigen von euch, die dabei waren bei den Sonaten, wir haben ja häufig dieses Thema gehabt, dass Beethoven immer und immer und immer und immer wieder wie so ohrfeigenmäßig auf einer Idee besteht, ja, und auf einem Gedanken. Und man hört wirklich nur diesen einen Ton. Nur den einen Ton. Und das zieht sich ja fast durch die ganze Variation. Bis hierher und dann nicht mehr. Dann kommt eine sehr verspielte und eine widerlich zu spielen. Jetzt erinnere ich mich daran. Nee, die kann ich nicht. Dann kommt eine wie so eine Art Menuett. Sag mal, habe ich dich gerade ausgeschaltet? Willst du auch was sagen? Nein, nein. Okay, das kommt ein Tanz, eine kleine menuetthafte Tanzvariation. Wieder das B. Jetzt kommen, wie soll man die nennen? Wie soll man die bezeichnen? Naja, das sind halt immer Dreiklangsbrechungen. Im Grunde genommen wird ja so die elementaren Bestandteile Rhythmus, Harmonik. Boah! Kommt die absolute Angstvariation eines jeden Pianisten, der dieses Stück spielt, nämlich große Sprünge. Wir haben wieder das immer wiederkehrende B. Wäre auch total cool, wenn es nur dabei bliebe, aber nein, es gibt immer wieder den Sprung nach unten, beziehungsweise in der linken Hand nach oben zu. Und das klingt dann in den meisten Fällen so. So klingt's dann. Also das nehmen tatsächlich viele Leute dann einfach auch langsamer, ja, oder? Ja, aber nee. Das ist echt einfach wert zu üben und dann durchzuziehen. Kommen wir 4 Jahre später. Dann kommt die erste, ist es die erste Moll-Variation? Ja. Naja, die andere in C-Moll hattest du ja schon. Die C-Moll habe ich. Die aber sechste hast du ja schon. Steht zum ersten Mal ein neues Tempo im ganzen Stück, Adagio, auf einer Fermate. Und jetzt kommt ein Übergang in die große Largo-Variation. Und das ist ganz heilig. Früher im Studium habe ich diese Variation gespielt. Und zwar nur, weil ich das hier hören wollte. Nur das. Diese nachschlagenden Akkorde? Nur das, diese Harmonie. Nur das. Das hier. Gar nicht beschreiben. Das ist, macht mir bis heute Gänsehaut. Hier im Übrigen relativ ähnlich zu der Symphonie gibt es ein, hier ist es ein Largo, in der Symphonie ist es ein Poco Andante. Aber es hat was Pathetisches, wie so Hymnisches. Hymnisches. Jetzt springe ich nochmal zurück in die Klaviervariation. Wieder das B. so weiter. Wir müssen uns immer daran erinnern, dass das ja eigentlich ein Kontratanzthema mal war. Genau. Ein Ballmusik. Genau. Das ist ein unfassbares Stück Musik. Unglaubliche Verwandlung. Dann kommt am Ende der großen Lago-Variation eine Coda. Wir haben einen relativ eindeutigen S-Durchstoß. Und plötzlich wird es unsicher. Wo geht's? Die sechste Variation eigentlich nochmal wieder. Und wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir suchen weiter. Wie so eine Frage. Wo geht es hin? Das hätte jetzt der Karl-Heinz Kämmerling gemacht. Ich weiß es nicht. Ich sag es dir. Wir bleiben auf dem G stehen. Vielleicht kannst du was sagen zu solchen Doppelpunkten, solchen Komponierten. Genau, so musikalische. Wir wissen ja, wir haben das ja mal gehabt in den Sonaten. Als Hörende bei so einem Orgelpunkt auf der Dominante, also auf der fünften Stufe, die dann quasi ja gravitationsmäßig auf die erste zurückzuführen scheint. Das ist ganz berühmt. Ein ähnliches Beispiel ist der Übergang Intermezzo ins Finale der Waldschen Sonate. Einmal eine Kurve nimmt, nämlich da. Aber man merkt, etwas wird hier vorbereitet. Und die Tür geht auf. Geht noch etwas mehr auf. Es kommt der erste Sonnenstrahl durch. Und man ist in dieser. Das hat er so geliebt, diese langen, wirklich gigantischen Doppelpunkte. Das hat er häufig gehabt bei den Sonnen. Der Sonnenaufgang. Ne? Genau. Und hier ist es eben, wo geht's jetzt hin? Und vollkommen schnörkel- und übergangslos kommt eine Quasi-Fuge. Später, glaube ich, in der Hammerklavier-Sonate heißt es Fuge mit Freiheiten. Von Alcune-Lizenz, ja, genau, mit den gewissen Freiheiten. Hier heißt es einfach Finale aller Fuga. Widerlich schweres Stück. Wird das Thema umgedreht. Musik. mozarthafter Moment, nicht wahr? Plötzlich dieses... Und jetzt natürlich nicht mehr. Wieder insistieren. Diese Fugati gibt es ja. Aber echt seit Salzburg nicht mehr gespielt. Manche Wahnsinn. Stücke bleiben in den Händen. Unvorstellbar, wie du das so immer so abrufst. Hexameron bleibt gar nicht in den Händen. Ja. Wir kommen dann quasi zum Abschluss des Ganzen, der ja jetzt wirklich komplett anders gestaltet ist. Ähnlich wie in Opus 34. Das Thema kehrt zurück, aber halt in sich variiert. Das ist schwer. Im Übrigen, hier ist eine Stelle, die beinahe ähnlich genau, das gleich in der Eroica-Sinfonie kommt, nämlich dieser Abgang. Links ist wie so ein Hornsatz und das Thema rechts spielt sich. Erste, zweite Violinen mäßig. Und im Grunde passiert das Gleiche in der Sinfonie, kurz vor Schluss. Klavierstück, oh, das wird so einen Spaß machen, ist es diese... Eine auskomponierte Beschleunigung. Beschleunigung. Und das Stück verabschiedet sich. Du bist lange her. Nächstes Mal sprechen wir über Felix Mendelssohn Bartholdy und seine Variation Sérieuse. Genau. 40 Jahre später etwa. Auch eine Hommage an Beethoven im Grunde. Tut mir einen Gefallen. Vor der nächsten Folge. Schaut euch mal auf YouTube an. Es gibt ein Dokument, wo Svjatoslav Richter dieses Stück spielt.